An dieser Stelle unterbrach sie sich, denn ihr Besucher hatte aufgehört zu kauen. Er hielt eine angebissene Frucht in der Hand und starrte die Frau mit offenem Mund an. »Wenn sie dir nicht schmeckt«, meinte sie besorgt, »dann leg sie ruhig weg und nimm eine andere.« »Wie?« stotterte Bastian. »Oh nein, sie ist sehr gut.« »Dann ist alles in Ordnung«, sagte die Frau zufrieden. »Aber ich habe vergessen zu sagen, wie der kleine Bub hieß, der im Endehaus so lange schon erwartet wurde. Viele in Phantasien nannten ihn einfach nur den Retter oder auch Herr und Gebieter. Aber sein wirklicher Name war Bastian Balthasar Buchs.« Danach sah die Frau ihren Gast lange lächelnd an. Er schluckte ein paar Mal und sagte dann leise, »So heiße ich.« »Na siehst du«, meinte die Frau und schien kein bisschen überrascht. Die Knospen auf ihrem Hut und an ihrem Kleid öffneten sich plötzlich alle gleichzeitig und blühten auf. »Aber 100 Jahre«, wandte Bastian unsicher ein, »bin ich doch noch gar nicht in Phantasien.« »Oh, in Wirklichkeit warten wir schon viel länger auf dich«, antwortete die Dame. »Schon meine Großmutter und die Großmutter meiner Großmutter hat auf dich gewartet. Siehst du, jetzt wird dir eine Geschichte erzählt, die neu ist und doch von uralter Vergangenheit berichtet.« Bastian erinnerte sich an Grau Gramans Worte. Damals war er noch am Anfang seiner Reise gestanden. Jetzt schien es ihm wirklich, als wäre er 100 Jahre alt. »Übrigens habe ich dir bis jetzt noch nicht gesagt, wie ich heiße. Ich bin Dame Ayola.« Bastian wiederholte den Namen und hatte ein bisschen Mühe, bis es ihm gelang, ihn richtig auszusprechen. Dann griff er nach einer neuen Frucht. Er biss hinein und es kam ihm so vor, als ob immer die, die er gerade aß, von allen die köstlichste war. Ein wenig besorgt sah er, dass er schon die vorletzte aß. »Möchtest du noch mehr?« fragte Dame Ayola, die seinen Blick bemerkt hatte. Bastian nickte. Da griff sie auf ihren Hut und ihr Kleid und pflückte Früchte ab, bis die Schale wieder gefüllt war. »Wachsen die Früchte denn auf deinem Hut?« »Wieso Hut?« Dame Ayola blickte ihn verständnislos an. Dann brach sie in lautes, herzliches Lachen aus. »Ach, meinst wohl, das ist mein Hut, was ich da auf dem Kopf habe. Aber nein, mein schöner Bub, das wächst doch alles aus mir heraus, so wie du Haare hast. Aber bitte, vergiss nicht zu essen.« »Ich weiß nicht«, meinte Bastian verlegen, »man kann doch nicht etwas essen, was aus jemand herauskommt.« »Warum nicht?« fragte Dame Ayola. »Kleine Kinder bekommen doch auch die Milch von ihrer Mutter. Das ist doch wunderschön.« »Schon«, wandte Bastian ein und errötete ein wenig, »aber doch nur, solange sie noch ganz klein sind.« »Dann wirst du eben jetzt wieder ganz klein werden, mein schöner Bub.« Bastian griff zu und biss in eine neue Frucht, und Dame Ayola freute sich darüber und blühte noch prächtiger auf. Nach einer kleinen Stille meinte sie, »Mir scheint, es möchte gern, dass wir ins Nebenzimmer umziehen. Wahrscheinlich hat es etwas für dich vorbereitet.« »Wer?« fragte Bastian und schaute sich um. »Das Endehaus«,